Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier, das ist die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und unser heutiges Thema heißt Schweizer Volksentscheid zum Grundeinkommen. Und dieses Thema hat eine hohe Aktualität, denn am 5. Juni, also am übernächsten Wochenende, entscheidet das Schweizer Volk über die Volksinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und das ist heute unser zentrales Thema. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Greiner und in Technik werden wir begleitet von Felix Jakowitz. Ja, und bevor wir thematisch einsteigen, hören wir zuerst einmal Musik, und zwar den russischen Musiker Sergei Gulevich mit dem Confident Walk. Es gibt immer wieder Beobachtungen, die man auf Basis des bestehenden Wissens nicht erklären kann. Denken Sie zum Beispiel an Telepathie. Man weiß zwar und macht die Erfahrung, dass es so etwas gibt, aber messen, nachweisen, nein, davon ist nicht die Rede. Und eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wie es funktioniert, auf welche Weise so etwas funktioniert. Es gibt dazu dann vielleicht Theorien oder Hypothesen. Und das hilft uns eben so etwas, ein Phänomen zu beschreiben und dann damit umgehen zu können. Also Theorien und Hypothesen sind dann die Hilfskonstrukte, mit denen wir mit dem Unbekannten, mit dem Unbeschreiblichen, mit dem Unklaren besser umgehen können. Hilfreich ist dabei natürlich, wenn wir weniger Schwarz-Weiß-Denken haben, also zum Beispiel in den Kategorien richtig und falsch dann beurteilen, sondern dass wir einen Raum für das vielleicht im ersten Moment Undenkbare und das vielleicht Mögliche, das Mögliche halten. Und dann kann man eben mit dem Gedanken spielen und zu neuen Erkenntnissen gelangen. So zum Beispiel haben sich auch Menschen so etwas ausgedacht wie Tachyonenwellen. Wellen, die in ihrer Beschreibung her schneller als Licht unterwegs sind. Obwohl wir alle in der Physik im Schulunterricht lernen, dass Licht die schnellste Geschwindigkeit ist, die wir physikalisch kennen, dass es eine Grenze ist. Und trotzdem können wir durch das, dass wir so etwas dem einen Namen geben, so eine Idee entwickeln, wie wäre es, wenn. Viele Spielfilme, die wir im Kino sehen, spielen auch mit solchen Gedanken, dass sie ein Was-wäre-wenn-Spiel betreiben. Auch in der Mathematik haben wir zum Beispiel das Thema, dass wir imaginäre Zahlen haben. Also das heißt, man hat die Wurzel aus minus 1 definiert, hat eben den Buchstaben i gegeben, obwohl wir genau wissen, dass die Wurzel aus minus 1 eigentlich nicht in unserem normalen Zahlenraum, unserem reellen Zahlenraum existiert. Und als Ingenieur weiß ich, dass man dann damit vortrefflich rechnen kann und zu interessanten Ergebnissen kommt. also imaginären Räume, geben denn die Möglichkeit, etwas verständlich zu machen. Auch seltsam. Ja, und der britische Biologe Rupert Sheldrake hat sich die Frage gestellt, woher weiß eine einfache Zelle in einer Lebensform, also im Tier oder Pflanze, im Rahmen, wenn es wächst und entsteht, wie und wo es wachsen muss und wie es sich dann differenziert zu einer, dann wie beim Baum, dass es ein Blatt wird oder ein Stamm, ein Stängel. Woher weiß diese Zelle das? Und er hat das, ja, die Idee geboren gehabt. Das ist eher nicht ganz der erste gewesen, aber in der Neuzeit ja, er hat es neu in die Welt gebracht, in den 80er Jahren. Und er hat da ein morphisches Feld formuliert. Also ein formgebendes Feld, in dem die Dinge entstehen können. Und er hat das morphische Feld als ein universelles Feld, ein Gedächtnis der Natur beschrieben, mit der Eigenschaft, dass eine Form, die bereits an einem Ort existiert, kann leicht auch an irgendeinem anderen Ort dann entstehen. Und so werden auch in der Literatur, in Publikationen Beispiele erzählt. Zum Beispiel, dass in London Mäuse trainiert wurden, durch ein Labyrinth zu laufen. Und die haben da ziemlich viel Zeit gebraucht und mit der Zeit ist es schneller geworden. Und dann gibt es wohl die Beobachtung, dass man in Paris untrainierte Mäuse die gleiche Aufgabe gestellt hat und die haben das zügiger bewältigen können. Und ein anderes Experiment ist, dass englischen Schülern 3 japanische Reime zum Auswendiglernen gegeben wurden. Ein in Japan bekannter Reim, eine beliebig bedeutungslose Anreihung japanischer Wörter und einen eigens für den Test gestalteten Reim. Und das Ergebnis war, dass die Kinder den Reim mit dem beliebten japanischen Reim am schnellsten lernen. Ja, warum eigentlich? Ich meine, für die Kinder ist doch das alles ähnliche Laute, die haben eh keine Bedeutung, denn Japanisch können sie ja nicht. Also von der Seite her gibt's auch keine Eselsbrücken, die sie sich da vielleicht bilden könnten. Es ist sehr unbekannt. Tja, also ein morphisches Feld, sagt man, speichert Informationen. Und das kann wieder an anderer Stelle von Lebewesen abgerufen werden. Und die Hypothese der morphischen Felder lässt sich nach Sheldrake auch auf die Form und Entwicklung von Gesellschaft anwenden. Das Thema unserer heutigen Sendung, wie ich eingangs sagte, heißt ja die Volksabstimmung in der Schweiz zum Grundeinkommen. Vielleicht einfach mal so ein bisschen Überblick, wie das passiert ist oder was da abgelaufen ist. Also es gibt natürlich in der Schweiz schon lange Menschen, die initiativ sind zum Grundeinkommen, die ungefähr so seit 10 Jahren sich mit dem Thema befassen. Das sind Menschen wie Daniel Haeni oder Enno Schmidt und sicherlich noch viele mehr. Und die haben dann sich entschlossen, dass sie eine Unterschriftensammlung machen wollen für eine Volksinitiative in der Schweiz und haben vom April 2012 bis Oktober 2013 dann Unterschriften gesammelt, so wie das in der Verfassung der Schweiz vorgesehen ist. Und am 4. Oktober 2013, also vor gut 2,5 Jahren, fast 3 Jahren, haben sie dann diese gesammelten Unterschriften im Bundeshaus eingereicht. Es waren 126.000 Unterschriften und haben das mit einer entsprechenden Kunstaktion begleitet, indem, dass sie einen LKW mit 8,005 Millionen Rappenstücken ausgeleert haben, symbolisch für das Ausschütten eines Grundeinkommens. Und dann haben sich die verschiedenen politischen Institutionen der Schweiz damit befasst. So hat der Bundesrat sich beschäftigt damit und hat am 27. August 2014 eine Botschaft veröffentlicht, in der er sich eben detailliert mit dieser Volksinitiative beschäftigt. Es waren 18 oder 20 Seiten Papier und zum Ergebnis gekommen ist, dass er das nicht empfiehlt, das einzuführen. Auch im Parlament ist im Jahr darauf dann eine Auseinandersetzung gewesen mit dem Thema. Und im Herbst 2015 hat dann der Nationalrat und der Ständerat auch darüber entschieden und sich gegen eine Einführung eines Grundeinkommens ausgesprochen. Jetzt hat das Volk das erstmals letzte Wort im Moment und die Abstimmung ist am 5. Juni. Jetzt also am übernächsten Sonntag zur Abstimmung. Ja, und da sieht man schon mal, dass in der Schweiz so ein Prozess von einer Unterschriftensammlung bis zu einer Abstimmung, also durchaus 2-3 Jahre dauern kann. Und in der Schweiz finden natürlich jetzt sehr viel politische Diskussionen dazu statt. Die Petition oder der Entscheid, die Vorlage heißt eigentlich, dass die Verfassung in der Schweiz geändert würde und dann kämen in die Bundesverfassung weitere Artikel hinzu. Und zwar in Artikel 110a, der sagt dann bedingungsloses Grundeinkommen. Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens. Also es ist relativ unspezifisch, aber von der Sache her, vom Grundsatz her völlig klar. Es werden dann auch Beträge in den Raum gebracht, nicht in dem Gesetzesentwurf, aber von der Initiative. Die sprechen dann von 2.500 Schweizer Franken für Erwachsene und 625 für Kinder. Die Initianten begründen diesen Antrag mit den sich ändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen und dem Wandel in der Arbeitswelt. Auf der anderen Seite und sagen, Moment mal, wir wollten die Arbeit immer erleichtern, dafür haben wir eben Roboter. Und wann kommt jetzt eigentlich mal die Entlassung des Menschen aus dem Arbeitsprozess oder die Reduzierung, die Mehrorientierung Richtung sinnstiftender Arbeit? Der Bundesrat und das Parlament argumentieren auch von ihrer Seite her, dass das ein unübersehbarer Paradigmenwandel darstellt, der eben von dem Prinzip der Selbstversorgung zur Gemeinschaftsversorgung führt und dass dessen Auswirkungen nicht vorhersehbar sind. Also die scheuen das Risiko, das da drin steckt für die Schweiz, für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Und deswegen empfehlen sie das abzulehnen. Jetzt haben wir im Folgenden, nach der Musik, ein Gespräch mit Susanne Wiest, die häufig in der Schweiz war jetzt und die uns einiges zu berichten hat. Dazu sage ich aber gleich noch nach der Musik mehr. Zuerst hören wir den Künstler Jordi L.A. aus Russland mit Sweet Nothing. Unsere Gesprächspartnerin zum Schweizer Volksentscheid zum Grundeinkommen ist Susanne Wiest. Und Susanne Wiest hat 2009 beim Deutschen Bundestag eine Petition eingereicht zum Thema Grundeinkommen. Sie ist Aktivistin für das bedingungslose Grundeinkommen und mittlerweile auch für die direkte Demokratie, die Volksabstimmung. Sie war viel in der Schweiz und hat bei der Initiative dort auch tatkräftig unterstützt. Wir haben das Gespräch gestern aufgenommen, weil es zeitlich nicht anders möglich war. Und wir bitten um Entschuldigung für die Tonqualität. Es hat nicht alles technisch so ideal geklappt. Viel Interesse daran. Hallihallo. Hallo Susanne, grüß dich. Ja, du bist ja jetzt viel in der Schweiz gewesen. Du hast ja zum einen mal an dir ein Bild dort verschafft und andererseits auch die Initiative unterstützt. Mhm. Wie ist so denn die Stimmung im Moment in der Schweiz? Was hast du für Erfahrungen dort gemacht? Also ich war begeistert, als ich in der Schweiz war. Ich war begeistert davon, wie es sich anfühlt, wenn Menschen die Demokratie selbst mitgestalten. Nicht nur, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, was dort passiert, das kenne ich ja aus Deutschland nicht. Und das finde ich einfach super. Ja, da gibt es die Initiativgruppe und die fährt da eine super Kampagne mit Begeisterung und die Diskussion im Land über das Grundeinkommen ist richtig in Gang gekommen. Das finde ich toll. Die haben jetzt am 5. Juni haben die ihre Abstimmung und ja, wie ist die Stimmung bezüglich der Abstimmung denn so in der Schweiz? Hast du da mit vielen Leuten auch sprechen können, mit Befürwortern und mit Skeptikern? Ich habe in letzter Zeit eher mit Befürwortern gesprochen, weil ich eben mit diesen Menschen und ja zusammenarbeite. Da ist die Stimmung, die arbeiten ungeheuer viel. Ja? Das sind sehr viele Menschen, die sich da richtig in die Arbeit reinknien, jetzt noch möglichst viele Menschen zu informieren über das bedingungslose Grundeinkommen. Die machen tolle Kampagnen wie diesen Weltrekord mit der größten Frage der Welt. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Also das war sehr spektakulär und das sind ja eigentlich, das sind wunderbare Kunstaktionen, ja, die da veranstaltet werden. Also das finde ich toll. Ich habe vor längerer Zeit auch mit Menschen gesprochen, die dem Grundeinkommen nicht positiv gegenüberstehen, zum Beispiel beim Stimmen sammeln. Man muss ja erst mal 100.000 Stimmen sammeln, um überhaupt eine Volksinitiative ja einreichen zu können, dass da eben dann landesweit drüber abgestimmt wird. Und da haben Leute gesagt, ich bin zwar nicht für das bedingungslose Grundeinkommen, mhm, aber ich unterschreibe die Initiative, weil ich möchte, dass wir darüber einmal abstimmen im Land. Und das ist ein Satz, den kenne ich aus Deutschland nicht. Also, dass da eine Gelassenheit existiert, auch etwas zur Abstimmung zu bringen und sozusagen zumindest so weit zu unterstützen, dass es abgestimmt wird, wenn man inhaltlich gar nicht übereinstimmt. Also das, finde ich, ist sehr souverän. Also diese Kunstaktion war ja gewesen, dass denn am letzten Wochenende, glaube ich, das größte Plakat ausgelegt worden ist und die damit auch einen Guinness-Buch-Rekord erreicht hatten. Ja, genau. Und das ist dann sogar bis in die USA geschwappt. Ein Bild von dieser, das wurde in Genf ausgelegt auf einem großen Platz. Eben diese Frage, die war von oben zu lesen. Da ist ein Hubschrauber drüber geflogen. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Das war dann auf einem ganz großen Bildschirm, den es wohl am Times Square in New York gibt, zu sehen. Und also das schwappt durch solche Aktionen, kommt die Diskussion auch in andere Länder. Mhm. Die Abstimmung wird jetzt in Kürze ja sein, in der nächsten Woche, am Wochenende dann. Ja. Und was wird bis dahin noch in der Schweiz passieren? Sind da noch weitere Aktionen geplant? Wahrscheinlich mehr in der Größe, aber was haben die noch an Planung? Das war jetzt schon, würde ich sagen, eine sehr große Aktion. Was jetzt passiert, ist am nächsten Sonntag, da wird diese größte Frage der Welt in Berlin ausgelegt, auf der Straße des 17. Juni. Das organisiert auch das Schweizer Initiativkomitee und der Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland zusammen, soweit ich da jetzt informiert bin. Vielleicht gibt es auch noch andere, die da mitwirken. Auf jeden Fall wird auf der Straße des 17. Juni, die geht direkt auf das Brandenburger Tor zu, dieses größte diese größte Frage der Welt als langer Satz ausgelegt werden. Die größte Frage aller der Welt ist ja, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Ja, so wird das gesagt, genau, weil das ist eine Frage, die mit dem Grundeinkommen eben sehr verbunden ist. Und ich bin zu dem Grundeinkommen auch über diese Frage gekommen. Ich habe die gelesen und die hat in mir zu wirken begonnen, sodass ich mir überlegt habe, ja, wer sorgt denn um Himmels Willen für mein Einkommen? Das bin ich doch selbst. Und dann bin ich in diese Grundeinkommensthematik eingestiegen. Ich bin neugierig geworden durch diese Frage. Also die empfinde ich als sehr wirksam. Du hast gerade gesagt, dass nächste Wochenende in Berlin eine große Aktion stattfindet. Was hat denn diese Berliner Aktion oder was hat es für einen Sinn, aus der Schweiz nach Deutschland zu kommen, um für den Volksentscheid in der Schweiz aktiv zu werden? Naja, das ist, wir arbeiten schon lange zusammen, also die Schweizer Initiative und auch deutsche Grundeinkommensgruppen, da ist eine enge Zusammenarbeit. Und wir haben natürlich hier in Deutschland erkannt, dass uns die direkte Demokratie durch Volksabstimmung fehlt. Dass wir nicht so einfach und souverän wie die Schweizerinnen und Schweizer das Thema auf die politische Agenda setzen können. Ich habe ja eine Petition gemacht mit über 50.000 Unterschriften. Das war die erste größte Online-Petition, die den Server des Bundestages sogar zum Einstürzen gebracht hat, weil da so ein reger Ansturm war. Ja, aber das war eine Bitte. Ich konnte bitten. Und dann haben die sich Zeit gelassen und es ist nicht viel passiert danach. Also kein direktes Ergebnis, außer dass das Thema auch etwas bekannter geworden ist. Aber dass man es wirklich, so wie die Schweizer es tun, es auf die politische Agenda setzt und sagt, da stimmen wir jetzt mal rechtsverbindlich drüber ab. Also das können wir in Deutschland nicht und ich finde, das fehlt auch unserer Demokratie. Und da ist das so eine Hilfe aus der Schweiz, auch hier die direkte Demokratie voranzubringen. Jetzt ist ja die Schweiz nicht als moderner Staat im Sinne von, dass sie sehr progressiv und schnell vorangehen, bekannt, sondern eher als ein konservativer und behäbiges Land. Ist damit zu rechnen, dass eigentlich jetzt die Schweizer sich für ein Grundeinkommen entscheiden werden? Das wäre eine sensationelle Überraschung, wenn das jetzt beim ersten Abstimmungsgang bei der ersten Volksinitiative zu diesem Thema schon angenommen wird. Manche wichtigen Sachen wie das Frauenstimmrecht brauchten in der Schweiz auch mehrere Volksabstimmungen, bis es in der Verfassung dann stand. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass es nicht es wäre nicht ungewöhnlich, wenn es nicht beim ersten Mal gleich durchkommt. Das wäre eher das Übliche in der Schweiz. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr gut, dass das ganze Land oder viele Menschen im Land über das Thema diskutieren. Und das finde ich schon sehr demokratisch, dass ich auch als Bürgerin, wenn ich in der Schweiz leben würde, ich wüsste, ja, wo stehen denn meine Mitbürgerinnen und Mitbürger? Wie denken die denn über das Thema, das mir sehr wichtig ist? Also ich finde, es geht nicht einfach, wie wir das vielleicht in Deutschland manchmal denken, gewinnen wir oder gewinnen wir nicht, sondern es ist eher eine Abstimmung, wo man, um im Bild zu bleiben, den Klang des ganzen Landes einmal wahrnehmen kann. Das finde ich sehr wichtig. Und was geschieht dann mit dem Ergebnis in der Schweiz? Ja, egal, ob es jetzt zu einer Zustimmung oder einer vielleicht dann doch noch überwiegenden Ablehnung führt. Was geschieht mit sowas in der Schweiz dann? Wie gehen denn die Schweizer um? Was ist Besondere in der Schweiz da? Ja, also würde es angenommen, dann würde die Verfassung geändert. Wird es nicht angenommen, die Abstimmung, also stimmen die mehrheitlich mit Nein, dann steht da eben ein Ergebnis, dass man sagt, ja, vielleicht 30%, 27%, 20% wollen ein Grundeinkommen. Das gibt ja dann ein deutliches Bild über die Stimmungslage und das beeinflusst dann natürlich auch die Politik, die dann ja auch wissen, oh, schon 30% sind für ein Grundeinkommen, da wird es Zeit, dass das auch in den Parteien mehr diskutiert wird. Und ja, das Thema, denke ich, bleibt dann auf der politischen Agenda. Das ist nicht so ein, das ist entschieden und wir haben mehrheitlich gesagt, dass es eingeführt wird oder dass es nicht eingeführt wird und damit ist es erledigt, sondern man geht hier sehr differenziert und sehr wach und wahrnehmend damit um, um dem gerecht zu werden. Ja, ich würde sagen, das passiert fast zwangsläufig. Es gab in der Schweiz mal eine Initiative zur Abschaffung der Armee. Und da haben sich viele gesagt, ja, das hat ja überhaupt keinen Sinn in der Schweiz. Und dann gab es doch 30-prozentige Zustimmung zu dieser Initiative, was alle überrascht hat. Und dann wurden doch Gesetze infolge dieser Abstimmung anders gefasst. Also es war nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, dass alle Schweizerinnen und Schweizer hundertprozentig hinter der Armee stehen. Man hat ja gemerkt, nahezu ein Drittel kann sich eine Abschaffung vorstellen und das beeinflusst dann die politischen Entscheidungen des Landes. Also das heißt, die politischen, die gesetzgebenden Institutionen in der Schweiz nehmen dieses Thema auf und berücksichtigen das in ihrer weiteren Entwicklung ihrer Gesetze, Entscheidungen, die sie unabhängig vom Volksabstimmungen dann fällen? Ja, also ich glaube, bei uns ist es ja auch so, dass Politikerinnen und Politiker sind Repräsentanten des ganzen Volkes. Und wenn man dann eben so ein Meinungsbild des ganzen Volkes bekommt, dann müssen die Repräsentanten einfach damit umgehen. Ja, weil sie sollen ja die Bürgerinnen und Bürger vertreten und repräsentieren. Und ich denke, so läuft das dann eben. Dass die wissen, wenn wir wiedergewählt werden wollen, müssen wir eben die Stimmungslage im Volke berücksichtigen. Das ist so ein politisches Kapital dann auch für Politiker, ja, dass die ja wiedergewählt worden wollen, dass sie die Themen aufnehmen, die den Menschen am Herzen liegen oder auch die Differenziertheit, die da drin liegt. Ja, und da ist eben eine Zustimmung von 20-30% ist schon eine Größe. Das ist die Bevölkerung, ja, mit der man umgehen muss, auch wenn es noch kein Gewinn der Abstimmung ist. Aber eine Größe ist es schon. Und das ist jetzt halt die Frage, wie hoch ist denn die Zustimmung in der Schweiz? Das wird jetzt sichtbar und da freue ich mich irre drauf. Ja. Du kannst dich freuen, egal wie es ausgeht. Du freust dich über jeden Prozentpunkt, der an Zustimmung sich zeigen wird. Ja, es ist sozusagen wie ein Feedback auch der Arbeit. Ja? Wie viele Menschen haben durch die Kampagne und durch die jahrelange Arbeit für das Thema denn schon davon erfahren? Wie ist der Informationsstand in der Bevölkerung? Wie ist die Zustimmung? Das ist doch auch ein wichtiges Feedback für die politische Arbeit, auch der ja, Bürgerinitiativen und der Gruppen, die sich für das Grundeinkommen einsetzen. Also da können auch wir in Deutschland stark davon profitieren, finde ich. Ja, soweit Susanne Wies zur Lage und Stimmung in der Schweiz. Und bevor wir weitergehen mit ihr, hören wir den französischen Musiker Affleury mit dem Titel Demokratie. Je suis pour une démocratie réelle, un monde débarrassé d'un sénat grabataire, un monde uni pour le respect de la terre, émergence d'une assemblée citoyenne perpétuelle. Je suis pour une démocratie réelle, la fin de l'animal politique professionnel, un tirage au sort de citoyens imbriqués, la fin du conflit d'intérêts du pouvoir financier. Tu rêves, je rêve, doux rêve, qu'en sais-tu, belle constitution, je suis pour une démocratie réelle, émergence de l'esprit associatif bien virtuel, il y a urgence pour battre les larmes des lobbies. La révocation des élus atteints d'amnésie. Je suis pour une démocratie réelle. Plein de référendums, d'initiatives populaires. Retrouvons le bon sens de la terre. Une belle démocratie, cela va vous plaire. Tu rêves Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil mit dem Gespräch mit Susanne Wiest, die Grundeinkommensaktivistin ist und auch für direkte Demokratie und den Prozess und die Initiative in der Schweiz zum Volksentscheid auch intensiv persönlich begleitet hat. Und wir wollen jetzt mehr in die Frage gehen, was können wir aus der Schweiz lernen und vielleicht auch auf Deutschland übertragen? Was können wir denn von der Schweiz lernen und auf Deutschland übertragen? Kann man das? Ich meine, die Schweiz ist ja schon in vieler Hinsicht, hat eine andere Geschichte, hat eine andere Größe, weniger Bevölkerung und ja, was kann man da trotzdem übertragen? Was können wir von der Schweiz lernen? Ich kann nur sagen, was ich lernen kann und ich habe wirklich gelernt, indem ich verfolge das jetzt seit vielen Jahren, die Initianten, es ist ja der Enno Schmidt und der Daniel Haney, die arbeiten 10 Jahre für das Thema. Ja, das ist also ein langwieriger Arbeitsprozess und ich habe den verfolgt seit vielen Jahren und ich habe das Gefühl, so geht doch Demokratie. Es entsteht eine gute Idee in der Bevölkerung, man sucht sich Mehrheiten, man lanciert nach einem bestimmten Verfahren eine Abstimmung Und dann können alle Bürgerinnen und Bürger im Land darüber abstimmen. Das ist eigentlich zu meinem Bild geworden, wie Demokratie aussehen soll. Und dafür bin ich denen sehr dankbar in der Schweiz, dass ich es dort sehen kann. Sonst hätte ich da, glaube ich, größere Probleme, weil mit der Parteiendemokratie, mit der rein repräsentativen Demokratie, die wir haben, kommen wir mit manchen wichtigen Themen einfach nicht weiter. Deswegen bist du ja auch mit dem Omnibus für direkte Demokratie in Verbindung und engagierst dich auch für Deutschland für das Thema Volksabstimmung, sodass wir auch eine andere Abstimmungskultur, eine andere demokratische Kultur, dass wir unsere demokratische Kultur weiterentwickeln können. Genau, wir übergeben dann auch am Montag, also am Sonntag, den 29. ist Auslegung der größten Frage der Welt, wie ich schon sagte, in Berlin. Und am 30. übergeben wir dann den Abgeordneten über 100.000 Unterstützungsunterschriften. Die haben den Aufruf Grundeinkommen abstimmen unterschrieben, der besagt, wir brauchen in Deutschland auch die bundesweite Volksabstimmung, um über so wichtige Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen abstimmen zu können. Es gibt aber auch noch viele andere wichtige Themen, wo ich denke, es ist gut, wenn wir Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen. Wie ist da im Moment die Resonanz in Deutschland zur direkten Demokratie, also zu einer mehr direkten Demokratie, zu einer stärkeren Einbringung von Volksabstimmungen in Deutschland? Das kann ich jetzt auch nicht so genau beurteilen. Ich weiß nur, dass ich seit meiner Petition, also damals haben 50.000 Leute unterschrieben, das war 2009, und jetzt haben schon in wesentlich kürzerer Zeit 100.000 Leute diesen Aufruf unterschrieben, also nahezu das Doppelte, für Grundeinkommen abstimmen. Also viele Leute haben anscheinend erkannt, der Weg geht über Volksabstimmung. Wir sind souverän, wir sind eigenständig, wir können doch entscheiden, wie wir hier zusammen leben wollen, und es braucht jetzt eine Form, wie wir das zum Ausdruck bringen können, wie wir hier leben wollen. Und man kann zumindest beobachten, dass die Parteiendemokratie schwächelt, würde ich sagen. Dass die großen Volksparteien ja an Zustimmung verlieren, auch an so Integrationskraft verlieren. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen sind auf der Suche nach neuen Formen. In welcher Zeit habt ihr die 100.000 Unterschriften zusammenbekommen, jetzt für die neue Petition oder für den Länderspetition? Ja, das ist so, auf diesen öffentlichen Petitionsplattformen haben wir das bestellt, auf mehrere, und das war in 2 Wochen. Also in 2 Wochen, wofür die in der wobei in der Schweiz 100.000 Unterschriften zusammenzubekommen im Jahr gebraucht worden ist. Gut, ja. Das ist eine andere Größe von Bevölkerung. Genau, bei uns müsste man, wenn man einen vergleichbaren Abstimmungsprozess haben müsste, um eben sowas wie Grundeinkommen abstimmen zu können landesweit, da bräuchten wir dann 1 Million Unterschriften. Wir sind 10-mal so groß wie die Schweiz. Ja, das ist ungefähr ein intensiver Weg natürlich insgesamt. Ja, natürlich. Und da kannst du dir ja vorstellen, wenn man 1 Million Unterschriften in Straßensammlungen zum Beispiel sammeln möchte, wie die das in der Schweiz gemacht haben, da wird auf der Straße gesammelt, dann werden Unterschriften eben rechtsverbindlich abgegeben von den Menschen, und da finden ja unzählige Gespräche über das Thema statt. Man sagt ja nicht einfach, unterschreiben Sie mal für das bedingungslose Grundeinkommen, sondern fragt der Passant, ja, warum denn und was geht es denn da? Also ich finde, Volksabstimmungen sind auch politische Bildungsarbeit. Und das gefällt mir auch sehr gut. In Deutschland wäre man vielleicht ein bisschen geneigt, auf die Schweizer Abstimmung zu schauen und dann nach dem 5. Juni zu sagen, naja, wieso sollen wir uns Gedanken machen, ein Grundeinkommen einzuführen, wenn die Schweizer es nicht mal in ihrem kleinen Land schaffen, so etwas umzusetzen oder einfach auf die politische Bahn zu bekommen? Was würdest du solchen Menschen antworten? Ich würde sagen, die Schweizerinnen und Schweizer haben es schon auf die politische Bahn bekommen. Sie haben Diskussionen in vielen Ländern ausgelöst. Und warum man sich Gedanken machen sollte über zum Beispiel die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, das muss doch jeder einfach mal selber überlegen, ob man glaubt, dass ein weiter so wie bislang mit den Sozialsystemen, die wir haben, ob das sinnvoll ist, oder ob wir nicht tatsächlich einen Wechsel brauchen, eben in Richtung Bedingungslosigkeit, zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil sich eben die Arbeitswelt stark verändert. Weil es gar nicht mehr möglich ist, eben mit diesen Antragsformularen für Hartz IV und sonstige Leistungen, ich glaube, wir können über 200 verschiedene Leistungen in Deutschland beantragen. Das ist ein Dickicht und ein Dschungel, wo das individuelle Leben oft gar nicht richtig reinpasst, wo auch viel Unrecht und Ungerechtigkeit entsteht. Und da ist doch einfach die Frage, ist es nicht das Einfachste und Klarste der Welt, dass man sagt, das, was man zum Leben sowieso braucht, das bekommen wir bedingungslos. Also das ist eine Frage, die muss sich jeder selbst überlegen. Und ich glaube, weiter so wie bislang, das ist keine gute Idee. Also die in dem Grundeinkommen liegende innere Logik wird dazu führen, dass das Grundeinkommen irgendwann Wirklichkeit wird und eine Unausweichlichkeit ein Stück weit. Richtig, weil wenn Maschinen produzieren, was wir brauchen, und Computer, die gehen ja nicht einkaufen. Und die Leute, die das bislang produziert haben, die haben nur noch ganz geringe Einkommen. Und Steuern bezahlen tun Maschinen auch nicht. Und Steuern bezahlen tun Maschinen auch nicht. Also ist doch die Frage, wie gehen wir mit diesem technischen Fortschritt, der ein Segen ist und der uns von schweren Arbeiten befreit, wie gehen wir denn damit weiter um? Fühlen wir uns vielleicht freigestellt zu wichtigen Arbeiten, zu sozialen Arbeiten, dass wir sagen, da wenden wir uns diesen Dingen zu, oder ökologisch, da gibt es viel zu reparieren, meiner Meinung nach, ja, und viel zu tun. Also Arbeit gibt es schon genug, nur vieles wird nicht bezahlt. Wenn aber die Leute kein Einkommen mehr haben, schwindet die Kaufkraft und dann geht es der Wirtschaft nicht gut und den Leuten, die was herstellen. Und ich finde, das kann man schon beobachten. Und drum, finde ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen logisch, auch aus der Veränderung der Arbeitswelt zu begründen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute. Und wir bleiben in Kontakt und werden weiterhin zum bedingungslosen Grundeinkommen voneinander hören. Das war unser Interview mit Susanne Wiest. Und das haben wir gestern aufgezeichnet gehabt. Die Technik Skype hat uns ein bisschen die Tonqualität beeinträchtigt. Aber die Gedanken waren wirklich sehr interessant, die Susanne Wiest hier in den Raum gebracht hat. Bevor wir jetzt hier weitergehen und das nochmal sacken lassen, erstmal einen französischen Musiker, der heißt GMÖ und der Titel A Time of Color. Ja, Susanne Wiest hat uns einige Beobachtungen aus der Schweiz zu dem Thema des Volksentscheids zum Grundeinkommen gegeben, der am übernächsten Sonntag stattfindet. Und für sie war insbesondere diese Abstimmung ein Gradmesser oder Feedback, wo wir gesellschaftlich bei der Frage des bedingungslosen Einkommens denn stehen. Wo, wie viel stehen denn schon hinter der Einführung? Und dass es gar nicht so sehr um das Thema geht, dass dieses jetzt gleich sofort gewinnen müsste. Und es ist halt eben ein langer Weg zu einer Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Wir sind vielleicht erst am Anfang und man braucht eben langen Atem. Und das ist eben vielleicht ein dickes Brett, das hier zu bohren ist. Dazu braucht es eben dann auch viel Zeit und Geduld, um hier den Wandel voranzubringen. Wir brauchen nur einfach mal schauen, wie lange haben denn andere Wandel in unserer Gesellschaft benötigt. Schauen wir an den Wandel von einer Agrargesellschaft, die auf Selbstversorgung ausgelegt war, zu einer Konsumgesellschaft, die heute arbeitsteilig operiert. Hat auch sehr lange benötigt. Und dann ist die Frage, wann ist die Zeit für eine Idee gekommen? Manchmal gibt es beschleunigende Faktoren. Das Ganze sind ja auch dynamische Systeme und Fachleute sagen, wenn entsprechend Dinge geschehen in einem dynamischen System, dann kommt es an einen sogenannten Wendepunkt, einen Tipping Point, an dem es plötzlich ganz schnell sich ändert. Wir brauchen erst nur mal schauen, wie das passiert ist in Deutschland mit dem Thema Atomenergie, die Entscheidung darüber. Und die derzeitige Weltentwicklung Richtung hin zu mehr Rechtsextremismus und Populismus und ja, die wirtschaftlichen Krisen führen natürlich stärker dorthin, dass wir eigentlich eine andere Lösung brauchen, eine Lösung anderer Art als diejenige, die wir bisher haben, die uns nämlich in die Probleme hineingeführt haben. Und die Alternative gegenüber zum Populismus und zur Ausgrenzung ist eben die Einbindung aller. Und Grundeinkommen hat hier ein großes Potenzial. Und wenn die Diskussion noch lange benötigt, dann ist die Frage, wollen wir uns nicht einfach die Zeit dazu nehmen? Am Anfang haben wir die Sendung mit Rupert Sheldrake begonnen, mit den morphischen Feldern. Und lassen Sie uns das vielleicht nochmal aufgreifen und in diese Richtung unsere Sendung dann beenden. Was bedeutet die Hypothese der morphischen Felder für das Grundeinkommen und die Schweizer Abstimmung? Naja, was die Schweiz hier macht, ist eigentlich ein Pionierweg. Noch nie hat eine Gesellschaft ernsthaftlich über so ein Thema wie ein Grundeinkommen, die Einführung eines Grundeinkommens, denn entschieden. Das heißt, hier ist sehr viel Grundlagenarbeit, sehr viel Erstarbeit zu leisten. Aber diese Idee und die Gedanken, wenn wir der Theorie folgen, werden dann in das Feld hineingeschrieben, in das Gedächtnis unseres Globus. Und dort können andere Menschen darauf dann zugreifen. Also dann wird sich dieses Wissen und das Denken global verbreiten und das ist dann ein Stück weit unaufhaltbar, soweit nicht irgendwie eine bessere Idee in die Welt kommt oder sich dann auch klar und nachweislich zeigen würde, dass vielleicht eine Idee auch ein Irrweg wäre. Das sehe ich bisher beim Grundeinkommen noch nicht, denn die Lösungen, die wir bisher haben, die haben ja uns in die Probleme hineingeführt. Also wir brauchen einen Lösungsweg einer anderen Art, wie schon gesagt. Und vielleicht lassen Sie uns gemeinsam beobachten, wie diese Gedanken vielleicht aus dieser Sendung Verbreitung finden und an anderer Stelle zum Vorschein kommen. Das heißt, dass Sie plötzlich vielleicht andere Menschen, die diese Sendung gar nicht gehört haben, über ähnliche Gedanken sprechen hören, die wir heute hier angestellt haben. Oder der Kulturimpuls Grundeinkommen wird an anderen Stellen auf unserem Planeten viel zügiger oder vielleicht auch kraftvoller in Erscheinung treten. Das heißt, an anderen Stellen werden die Überlegungen schnell aufgegriffen, vielleicht auch in schnelleren Prozessen dann darüber diskutiert und zu Entscheidungen geführt. Das ist eben ein entspannender Prozess, der sich mit dem Phänomen der morphischen Felder eben ergeben könnte. Und es ist nicht sicher, ob es die morphischen Felder gibt. Beweisbar sind sie schwierig. Aber dem eine Möglichkeit geben und zu beobachten, ob man das nicht hier und da mal feststellt oder beobachten kann, das ist eben das Spannende daran. Und ich kann uns eben einfach nur ermutigen und ermuntern, ja, einfach Geduld, Hoffnung und viel Mut zu haben. Und der 5. Juni, das übernächste Wochenende, ist nicht das Ende eines Prozesses zur Einführung oder Entscheidung über ein Grundeinkommen. Nein, es ist die Eröffnung eines neuen Kapitels in einem Buch, dessen Ende vielleicht dann mit einer nationalen, mit einer landesorientierten oder vielleicht einer globalen Einführung eines Grundeinkommens dann enden wird. Ja, damit bin ich am Ende unserer Sendung und nach der Musik haben wir dann noch Hinweise, Tipps und Termine und vielleicht stecken Sie sich Stift und Papier bereit. Musik hören wir jetzt von dem Briten Roy Smiles und der Titel heißt Good God Help the Down and Out. God bless the humble, God bless the meek, God bless the silent who stumble to speak, God bless the children as they lay down to sleep. Why can't God help the down and out? God bless the soldier, God bless the war, God bless the judges, God bless the laws that keep the rich rich and the poor poor. Why can't God help the down and out? It's snowing in London on the saved and the damned. They're huddled in doorways from here to the Strand. It's snowing in London all over this land. Why can't Lord God lend a hand? God bless the landlord and all of his homes. God bless the banker and all that he owns. God bless the bigot who throws the first stone. Why can't God help the down and out? It's snowing in London on the saved and the damned. They're huddled in doorways from here to the Strand. It's snowing in London all over this land. Why can't Lord God lend a hand? God bless the city and all of its shares. God bless justice as it blindly stares. God bless the government that pretends that it cares. Why can't God help the down and out? God bless the sinner, God bless the saints. God bless the priest with no complaints. God bless the church that money taints. Why can't God help the down and out? Why can't God help the down and out? Why can't God help the down and out? Ja, zum Ende unserer Sendung haben wir immer Hinweise zum Thema Grundeinkommen, Kulturimpuls Grundeinkommen. Und passend zu unserem heutigen Thema wäre unser erster Hinweis. Und zwar anlässlich der Volksabstimmung zum Grundeinkommen in der Schweiz lädt die Grundeinkommensinitiative München zum Public Viewing ein. Und zwar am 5. Juni ab 12 Uhr im Sachs. Und die Sachs findet man in der Hans-Sachs-Straße Nummer 5 in München. Dort werden die Entwicklung der Abstimmung dann einfach live zu sehen sein und sicherlich auch Gespräche, Austausch und sonst Bewegendes. In der Schweiz ist es nämlich üblich, dann schon ab Mittag die ersten Hochrechnungen und die ersten Ergebnisse zu veröffentlichen und nicht erst am Ende der Abstimmungszeit. Ja, dann als nächstes habe ich das Thema, dass Sie die Münchner Grundeinkommensinitiative auf dem Corso Leopold treffen können. Und zwar am 11. und 12. Juni auf der Leopoldstraße, etwa auf der Höhe der Kreuzung mit der Franz-Josef-Straße. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen und sich mit uns ins Gespräch begeben wollen. Ob Sie jetzt für das Grundeinkommen sind oder skeptisch, das ist eigentlich offen. Wir freuen uns über jeglichen Austausch. Dann habe ich noch eine Veranstaltungsreihe anzukündigen, und zwar Nikonar Perlas. Nikonar Perlas wird in der Woche oder in den Tagen vom 28. Mai bis zum 5. Juni Vorträge und Workshops in München abhalten. Nikonar Perlas ist alternativer Nobelpreisträger. 2003 war das. Er war Präsidentschaftskandidat auf den Philippinen. Und er ist Agrarwissenschaftler, Soziologe und Autor und engagiert sich für die Zivilgesellschaft gegen die elitäre Globalisierung. Und das sind dann die Themen, in denen er Workshops am Samstag, Sonntag führt und dann auch Initiativen trifft und so weiter und so fort. Die genauen Details finden Sie unter der Homepage www.creative, also kreative geschrieben, minus engagement, engagement, pardon, .de. Ich wiederhole es nochmal, www.creative-engagement.de. Dort finden Sie mehr Informationen und auch Tickets für die Veranstaltung. Ja, dann habe ich das 71. BGE-Café anzukündigen für Samstag, den 4. Juni von 13 Uhr bis 15 Uhr im Rubin Phoenix der Müllerstraße 46. Den Arbeitskreis Paradigmenwandel trifft sich im Juni am 1. von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in der Nikolaistraße 17 in München, Schwabing. Und als letztes Treffen kündige ich an die Gruppe BGE4U am Donnerstag, den 16. Juni von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80, zweiter Stock. Raum, siehe Aushang. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen können Sie jederzeit nachhören. Und zwar finden Sie die auf unserer Homepage unter www.grundeinkommen-münchen.de. So, zum Abschluss hören wir den Titel Fiore del Inchiostro von Mattia Vlad Morleo. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. In der Redaktion wirkten mit Jochen Balzer und Jürgen Greiner und Mitwirkung hatte noch Margit Volk, für deren Impulse und Einbringung ich sehr danke. Unsere Gesprächspartnerin war die Grundeinkommensaktivistin Susanne Wiest, der wir sehr danken. In der Technik begleitet uns Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns senden unter radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung der Sendung bei LoRa hören Sie am kommenden Mittwoch, den 1. Juni 2016 von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Der nächste Termin für Kulturimpuls Grundeinkommen ist der 22. Juni. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Zeit. Und jetzt hören Sie auf LoRa München, eine Sendung des Münchner Bündnis gegen Rassismus und Krieg. Schönen Abend, herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Tschüss!